Nach ihm hatte Matoschako, der Häuptling Siebenbären, die Wache übernommen. Als ich ihn am Morgen nach dem Indianer fragte, erklärte er: Kolmapuschi sagte, er könne nicht länger bleiben. Der große Geist rufe ihn fort von hier. Aber er werde euch wiedersehen. Über sein Ziel hat er nichts gesagt? Nein. Soll der Osage seine Spur verfolgen, um es festzustellen? Nein. Sollten wir es erfahren, hätte es uns Kolmapuschi mitgeteilt. Den Willen eines Freundes muss man achten. Mein Bruder Charlie möge mich begleiten. Wir wollen nach den Pferden sehen. Gut, Winnetou, gehen wir. Oh, hier ist alles in Ordnung. Wir können zurück und unser Frühstück. Sieh dorthin, Charlie. Dort. Im Norden kommen auf unserer Spur zwei Reiter mit einem Packpferd. Ja, ich sehe sie. Sollte das Thibaut mit seiner Squaw sein? Sie sind doch aber gestern nach Südwest geritten. Warum sollte Thibaut umgekehrt sein und unserer Spur folgen? Dieser Mann braucht keine anderen Gründe als nur seinen Hass. Thibaut Taka will wissen, ob Old Shatterhand schon tot ist. Jetzt lässt er seine Squaw zurück und reitet allein weiter. Komm schnell hinüber zum Lager. Wir werden uns alle dort in den Büschen verbergen. Old Wabel darf nicht wissen, dass wir den Medizinmann kommen sahen und uns mit unseren Gefährten versteckt halten. Was ist denn hier los? Warum seid ihr denn alle so still? Teufel, ihr seid ja alle gefesselt. Wo sind denn die Schufte, die gestern eure Gefangenen waren? Fragt nicht so dumm. Schnell herunter vom Pferd, schneidet uns los. Und wenn sie mich dabei überraschen? Beeilt euch, dann sind wir in der Überzahl. Hab ich euch nicht gewarnt? Shatterhand ist euch entwischt. Wir müssen ihn wiederhaben. Er muss ausgelöscht werden. Ich schneide euch los. So, hier habe ich mein Messer. Zuerst werft ihr das Messer weg. Und dann Hände hoch. Na, los! Oder ich huste euch mit einer Kugel an. Gut so. Und nun zeigt uns mal, wie hoch der Himmel ist. Fein, nicht wahr, Lange? Was der Kerl für lange Arme hat, nicht dicker? Die gehören doch zu seinen langen Fingern. Was wollt ihr eigentlich? Tut doch das Gewehr weg, ich reite sofort weiter. Ach, bleibt doch noch ein bisschen hier. Es gibt Leute, die euch gern guten Morgen sagen wollen. Wer denn wo? Na, gleich hinter euch. Diable! Shatterhand! Also ausgelöscht soll ich werden. Wie wäre es, Monsieur Luther Thibault, wenn ich euch auslöschte? Mit welchem Recht? Ich habe euch nichts getan. Ihr wolltet mir ans Leben, das genügt. Ihr kennt das Gesetz der Prärie. Das war doch nur ein Scherz von mir, Mr. Shatterhand. Und jetzt kommt ein Scherz von mir. Los, Freunde, bindet den Kerl. Oh, mit großem Vergnügen. Komm. Legt ihn allein, nicht zu den anderen Banditen. Winnetou und ich verließen das Lager, um die Squaw aufzusuchen. Sie wartete, noch im Sattel sitzend und den Zaum des Packpferdes in der Hand, draußen bei unseren Tieren. Unser Kommen machte keinen Eindruck auf sie. Es war, als seien wir nicht vorhanden. Wir brachten sie zur Quelle, wo sie sich sofort neben Thibaut setzte. Dass er gefesselt war, schien die Frau nicht zu merken. Wir ließen uns das Frühstück endlich schmecken und gaben der Squaw die besten Stücke, die sie aus den Händen Apanatschkas entgegennahm, ohne ihn zu erkennen. Danach ging ich mit Winnetou wieder hinaus zu den Pferden, um Thibauts Satteltaschen zu durchsuchen. In der rechten Tasche steckte eine Doppelpistole und ein Blechkasten mit Schminke. In der linken fanden wir Patronen, ein Rasierzeug mit Seife und noch ein langes, schmales Blechkästchen. Es enthielt ein dünnes, gut gegerbtes, weißes Leder mit roten Strichen, Punkten und geometrischen Zeichen. Ein sprechendes Leder. Das bringt uns vielleicht eine Entdeckung. Diesen Brief kann Winnetou nur halb verstehen. Er ist nach der Art der roten Männer mit der Messerspitze geschrieben und mit Zinnober gefärbt. Das Leder ist eine Landkarte, die das Gebiet bis zum St. Louis Park hinauf zeigt. Diese Wasserläufe kenne ich alle, aber die Zeichen sind mir fremd. Es gibt da keinen Ort, kein Haus. Was steht auf der Rückseite? Personennamen? Sie stimmen mit den Zeichen auf der Vorderseite überein. Das sind doch aber Namen von heiligen Männern und Frauen, die längst gestorben sind. Merkwürdig. Halt. Ich glaube, ich habe es. Dieser Brief ist an den Medizinmann gerichtet und soll ihm sagen, wo und an welchem Tage des Jahres er den Absender treffen soll. Winnetou versteht das alles immer noch nicht. Sein Bruder Charlie ist doch sehr viel klüger. Ach, es sind doch nur Vermutungen von mir, mein lieber Winnetou. Aber dieses Leder kann großen Wert für uns bekommen. Nur dürfen wir es nicht behalten. Tibutaka soll nicht ahnen, dass wir seinen Weg kennen. So muss mein Bruder die Schrift des Leders abschreiben. Das tat ich. Und danach gingen wir wieder zum Lagerplatz. Ehe wir ihn noch erreicht hatten, kam uns die Squaw entgegen. Sie schritt wie eine Schlafwandlerin, brach einen Zweig ab und wand ihn sich um den Kopf. Winnetou ließ mich mit der Bedauernswerten allein. Ich musste ein ihr bekanntes Wort anbringen und fragte, ob das ihr Myrtenkranz sei. Mein Myrtenkranz? Ja, von meinem Wawa Derek. Tawa Bender, deine ältere Schwester, hatte auch einen Myrtenkranz? Ja, ja, früher als ich. Und du standest an der Seite von Tibutaka, nicht wahr? Bei Tibutaka, ja. Meine Hand in seiner Hand. Dann Blut! Blut von Tibutaka! Wer schoss auf ihn? Sage es mir. Oh, so viel Blut. Geh fort! Geh! Höre doch, Tibutaka! Geh! Fort! Sie lief fort, schreiend vor Angst. Ich musste den Versuch aufgeben, weitere Antworten von ihr zu bekommen. Jetzt war ich davon überzeugt, dass an dem Hochzeitstag der Bedauernswerten ein Ereignis eingetreten war, das sie um ihren Verstand gebracht hatte. Ihr Bräutigam war der Verbrecher Thibaut gewesen. War er an diesem Tag entlarvt und von ihrem eigenen Bruder angeschossen worden? Hatte Thibaut deshalb diesen Bruder, den Padre Diterico, später ermordet? Jedenfalls hatte eine regelrechte christliche Hochzeit damals gefeiert werden sollen. Die Rote Frau war ja Christin geworden.